Das Krähennest. Das Krähennest. Das Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Tobias Stephan, auch bekannt als Xtratobi, und heute Abend unterhalte ich mich mal eben schnell mit Daniel Zahn. Ja, Daniel nochmal, mein Name, 28, aus Neuss, im Netz Daniel Zahn, Beisitz am Landesvorstand und mit Unterrecht bewandert im Thema Urheberrecht und angrenzende Interessensfelder. Siehst du, hast du viel besser gemacht, als ich das hätte machen können. Danke. Aber da wir ja doch in letzter Zeit öfter podcasten, haben wir immer das Gefühl, man muss die Vorstellung eigentlich gar nicht machen. Aber du hast schon recht, gut, dass wir es gemacht haben. Wir wollen auch immer wieder neue Hörer dazu gewinnen. Also, vielen ist es sicherlich vor allem ein Begriff, Creative Commons. Da möchten wir heute relativ kurz drüber sprechen. Aber für diejenigen, für die es vor allem nicht klar ist, was das ist, alle wissen, hat etwas mit Urheberrecht zu tun und Kopieren und Musik, und da darf man. Daniel wird uns jetzt ein bisschen erzählen, was Creative Commons ist. Genau, Creative Commons ist eine Lizenzform für Werke, die sich abseits etwas des normalen Urheberrechts bedienen und die einfach durch ein recht überschaubares, einfaches Modell Benutzern und Verwendern der Werke eine überschaubare, einfache Handhabung dieser Werke ermöglichen soll. Im Kernpunkt steht dabei im Prinzip das Verbreiten und Verteilen der Werke. Also es ist nicht so restriktiv, wie man das sonst vielleicht so kennen mag, sondern das generelle Anliegen eines Werkes, das unter Creative Commons rausgebracht wird, ist: verteile es an alle, die du kennst, verbreite es, brenne es, gib es weiter, schick es weiter. Das ist der Kerngedanke erstmal, der hinter Creative Commons steht. Dann haben wir Creative Commons jetzt schon mal grundlegend erklärt. Ich mache jetzt auch mal eben Werbung für eine Plattform. www.yamendo.de ist zum Beispiel eine schöne Möglichkeit, um sich Creative Commons Musik zu laden. Creative Commons bezieht sich auch auf Software. Und Daniel, da gibt es ja Ausnahmeregelungen. Wenn ich zum Beispiel das Krähennest-Intro, das hat der ein oder andere ja schon mal gehört, das haben wir ja auch runtergeladen, und da gibt es aber Auflagen für die Verwendung. Da gibt es ja noch verschiedene Lizenzen, auf wenn wir es gar nicht so kompliziert machen wollen. Genau, im Prinzip gibt es vier verschiedene Formen von Creative Commons Lizenzen. Die werden jeweils durch einen zweibuchstabigen Zusatz beschrieben. Ich fange einfach mit der BY-Lizenz an. Im Regelfall heißt die CC-BY. Das heißt einfach, dass der Urheber bei Verwendung des Werkes genannt werden muss. Also der schreibt zum Beispiel dran, das Werk ist von Xtratobi, zu finden unter xyhttp.com. Und das Werk darf dann halt verwendet werden, gemixt, verbreitet, kopiert, was auch immer werden, auch für kommerzielle Zwecke, solange dran geschrieben wird, das ist halt vom Xtratobi. Ich mache einfach mal direkt weiter. Ja, ja. Dann gibt es noch den Zusatz SA, der für Share Alike steht. Da geht im Prinzip dasselbe, außer dass halt, angenommen, man nimmt das Werk, verarbeitet das weiter, macht da was Neues draus, dass man das auch unter denselben Bedingungen weitergeben muss. Also ein Werk, was unter meinetwegen CC BY SA steht, kann ich remixen, kann danach aber nicht sagen, das darf nicht kommerziell genutzt werden, sondern das muss ich auch selber wieder unter derselben Lizenz weiterverbreiten. Haben wir noch zwei weitere Lizenzen, das ist einmal NC, das steht für Non-Commercial. Das beschreibt eine Einschränkung, dass das Werk nicht kommerziell genutzt werden darf. Im Normalfall ist damit gemeint, beispielsweise nicht in Fernsehwerbespots und Werbung verwendet werden zu dürfen. Das ist manchmal ein bisschen schwammig, weil je nach Auslegungssache, was jetzt kommerziell sein kann und nicht, kann natürlich auch ein großes Stadtfest oder sowas als kommerziell gewertet werden, aber da rate ich eben einfach, wer ja sowas benutzen will, wer ein Werk benutzen will, wo irgendwie NC mit beisteht, fragt den Urheber einfach. Im Normalfall gehen die darauf ein und sagen, ja, ist kein Ding, nutzt das Werk, ist in Ordnung, alles kein Problem. Und wir haben noch die letzte Einschränkung, die heißt ND, Non-Derivate, das heißt keine Ableitung von dem Werk. Wenn das an so einer Lizenz dran steht, heißt das, man darf das Werk einfach nicht weiter bearbeiten. Man darf es zwar halt auch weitergeben, weiter kopieren, verteilen etc., das darf aber halt nicht, soll nicht geremixed werden, sondern muss in dieser Form halt dann weiter verbreitet werden. Und im Prinzip ist das auch schon der ganze Überblick über die Creative Commons Lizenzen, die lassen sich halt beliebig kombinieren, werden halt jeweils durch diese zwei Buchstabenabkürzel hinter der Lizenz geschrieben, mit Bindestrich getrennt, und im Grunde ist das das große Geheimnis hinter Creative Commons. Ja, ich muss auch ehrlich sagen, so genau habe ich das auch nicht gewusst, welche der vier Lizenzen es da gibt und welche Bedeutung hat. Habe jetzt aber gelernt. dass das Krähennest-Intro vollkommen legal und CC-kompatibel verwendet wird. Unter welcher Lizenz steht das denn, Tobi? CC BY. Ja, dann genau. Darf es vollkommen frei für alles verwendet werden. Und wir haben es ja auch verändert. Das wäre ja sonst durchaus ein Problem. An dieser Stelle vielen Dank und schöne Grüße an Matthias Westlund. Auch dir vielen Dank, Daniel, für die Lehrstunde. Und dann würde ich sagen, einen schönen Restabend. Bis dann. Ja, danke, ebenfalls. Ciao. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.